sehen vom Dach des Brandenburger Tores aus die ungeheure Menschenmenge, die alle Straßen der Reichshauptstadt durchflutet, hin und her wogt. Aus dem nächtlichen Dunkel des Biergartens leuchtet gespenstisch der Fackelzug heraus. Unendlich ist die Kolonne der heranrückenden Freiheitskämpfer, auf deren braunen Hemden der Fackelschein gespenstisch hin und her huscht. In doppelt breiter Marschkolonne wälzt es sich heran. Wie immer, in bester Marschdisziplin. Während vor der Reichskanzlei die Menge Kopf an Kopf steht und die Hunderttausende dem deutschen Führer, dem Reichskanzler Adolf Hitler, zujubeln, während die Riesenstadt Berlin von einem Fieber des Glückes und der Hoffnung durchschauert wird, rücken die braunen Kolonnen der SA heran, um nach Jahren der Unterdrückung und des Hohnes als Sieger durch das Brandenburger Tor einzuziehen. Als Sieger in einem unerhörten, beispiellos zähen politischen Machtkampfe. Sie kämpften und siegten unter der Führung des Mannes, der einst als unbekannter Soldat die Fahne der Freiheit ergriff, sie ihnen vorantrug und der diese Fahne heute fester denn je in unerbittlicher Faust hält. Auf, umrauscht der Ruf die Fahnen des erwachenden Deutschlands. Blutrot leuchten sie im Lichte der Fackeln auf, hart und klar. Hebt sich aus weißem Grunde das schwarze Hakenkreuz. Der Wind lässt die Fahnen. Die Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen. SA marschiert mit ruhig festem Schritt dem Morgenrot deutscher Freiheit entgegen.